Yeah. Ein neues Zeitalter hat begonnen. Erst kam die Abrechnung, dann kam Tränenschweiß. Und jetzt erzähle ich euch, was überhaupt SD Productions heißt. Hört zu! S wie Scott, ihr geht alle bankrott. Im Bach hinunter, eurem Sieg ist der letzte Schrott. Die wie dort City, fickt der Schale ins Knie. Ich kann euch sagen, ihr werdet so beliebt wie ich nie. JKB, wie schön das ist. Ich geb dein Bruder den Retter nie vergeben. SD Productions, das sind wir. SD Productions, wir scheißen auf euch hier. Du glaubst, dein Rap ist gut, du glaubst, du bist der Beste. Zeig dir jetzt, wie ich dich mit diesem Text zerfetze. Bei diesem Text musst du dich erstmal setzen und nachdenken, wie ging nochmal eine auf deinen Texten. Du bist ein Nix, nur ein Möchtegern. Wir drei halten für immer zusammen, yeah. Scott ist der Spinner, ich bin der Killer und JKB ist der abgedrehte DJ-Player. Wir halten unser Versprechen, wir halten zusammen. Uns bekommt niemand von euch, guter Mann. Das Leben mit Stil, mit keinem Hindernis. Ficken wir euch gegen die Wand und tschüss! Wie Scott, ihr geht alle bankrott. Den Bach hinunter, eure Musik ist der letzte Schrott. Die wie dort City, fickt der Schale ins Knie. Ich kann euch sagen, werde so beliebt wie ich nie. Und JKB, wie schön das ist. Ich geb dem Bruder den Retter nie vergeben. SD Productions, das sind wir. SD Productions, wir scheißen auf euch hier. Dubai und auf Wiedersehen im Pack. Von jedem wissen wir wie der letzte Dreck. Jetzt zieh dich an, du bist nix für mich. Du bist ein Witzgesicht. Ich laufe dich zusammen wie der letzte Mist. Mit SD Production legt man sich nicht an. Jeder, der uns im Wege steht, bitten wir mal. Ob groß oder klein, werdet ihr nie so groß wie SD Productions sein. Mit Haut und Haaren gefressen, solltest du dich nochmal setzen. Denk nach, schreib nochmal deinen Text neu, damit du's endlich verstehst. Nur SD wirkt neu, wir dissen dich so lange, bis du nicht mehr kannst. Auf dem Boden der Tatsachen fühlst du dich von meinen Texten plattgestampft. Du bist nix für mich, du bist ein Witzgesicht. Wenn du versuchst, was zu erreichen mit deinem nächsten Rap-Hits. Es wie Scott, die geht alle bankrott. Im Bach hinunter, eure Musik ist der letzte Schrott. Die wie dort City, fickt der Schale ins Knie. Ich kann euch sagen, ihr werdet so beliebt wie ich nie. JKB, wie schön das ist. Ich geb dein Bruder den Retter nie vergeben. SD Productions, das sind wir. SD Productions, wir scheißen auf euch hier. JKB, so ein verrückter Ficker. Mit seinen elektrischen Händen macht er die Beats klar. Scott ist der Spinner, fühlt sich als Gewinner. Und das ist die, das bin ich, der Killer. Du bist ein Nix, wir machen dich platt. SD Productions hat die Kinderkacke satt. Wir zeigen euch jetzt, wie das geht. Bei unserer Musik werden die Boxen laut aufgedreht. Wir gehen das Risiko ein, wir stehen unser Mann. Wir machen unsere Scheiße weiter, Mann. Bis die Welt untergeht, noch weiter hinaus. Bekommen wir selbst den Jenseitsapplaus. SD Scott, ihr geht alle bankrott. Im Bach hinunter, eure Musik ist der letzte Schrott. Geh wie Gott zu dir, mit der Schale ins Knie. Ich kann euch sagen, ihr werdet so beliebt wie ich nie. JKB, wie schön das ist. Ich geb dein Bruder den Retter nie vergeben. SD Productions, das sind wir. SD Productions, wir scheißen auf euch hier.